Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben den 7. Mai 2022, 16 Uhr und 35. Ich sitze mal wieder auf meinem Balkon hier. Bisschen windig, aber das Wetter ist fantastisch. Wollte euch auch eigentlich nur ein schönes Wochenende wünschen. Am Dienstag soll es, glaube ich, 25, 26 Grad warm werden. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Wie gesagt, wollte euch nur ein schönes Wochenende wünschen und mir fällt im Moment auch nichts ein, was ich zu erzählen hätte. So, in diesem Sinne, schönes Wochenende wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Diesmal nur für eine Minute online. Ciao.